in deinem Leben mit seiner Größe. Er möchte durchbrechen in deinem Leben mit seiner Kraft. Halleluja. Oh, lass uns seinen Namen groß machen, wirklich über jedem anderen Namen. Das sind vielleicht Dinge in deinem Leben, die dir Not machen gerade jetzt. Das sind vielleicht Dinge in deinem Leben, die dich beschäftigen wollen, die dich ablenken wollen in deinen Gedanken, die drücken wollen einfach auf deine Seele. Aber ich sage dir, Gott ist groß, Jesus ist auferstanden und der Geist, der ihn aus den Toten auferweckt hat, er will in deinem Leben wirksam werden. Halleluja. Halleluja. Auferstanden. Du bist auferstanden. It's your breath. Oh, in our lungs. Come, sing to him. We pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath. In our lungs. So we pour out our praise. You're your breath. Oh, in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath. Du bist größer, größer als alles andere, größer als alles in der Welt, größer als jeder Umstand, größer als jede Krankheit, oh, größer sogar als der Tod. Du bist größer, Herr, größer, oh, größer, oh, wir beten dich an, Herr, oh, wir machen dich groß. Über allem anderen, Herr. Great are you, Lord. The earth will shout your praise, our hearts will cry, these bones will sing, great are you, Lord. Hallelujah. We'll shout your praise, our hearts will cry, these bones will sing, great are you. Ich glaube, dass der Geist, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, heute Morgen hier ist. Amen. Und ich glaube, dass er einiges von Seelen, von Menschen hier heute Morgen wegsprengen will. Ich hatte wirklich ganz stark den Eindruck, hier sind einige Personen und auch über Livestream schon einige zu. Und da ist wirklich, dass teilweise wirklich in den letzten Tagen war diese Schwere auf deinen Gedanken, diese Schwere auf deiner Seele. Da waren vielleicht Umstände, da waren Dinge einfach, die dich runtergedrückt haben, vielleicht Krankheitssymptome, schwere Dinge einfach in deinem Leben. Und ich habe heute Morgen ein Wort für dich und Gott möchte dich da hineinnehmen. Und dieses Wort heißt, die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Halleluja. Die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Und er möchte wirklich mit der Freude Gottes, weißt du, die eine übernatürliche Kraft ist. Du sagst vielleicht, ja, was erzählst du mir da, wenn ich Probleme habe? Warum soll ich mich dann freuen? Was heißt denn das? Da kann ich fühle mich ja nach allem anderen als nach der Freude. Weißt du, diese Freude Gottes, die Bibel sagt im Psalm 16, 11, vor seinem Angesicht ist Freude in Fülle. Das heißt, diese Freude ist eine übernatürliche Kraft. Diese Freude ist jenseits von dem, was du fühlst vielleicht im Moment. Diese Freude ist jenseits von Umständen. Diese Freude ist unabhängig davon. Es ist eine Freude, die vom Himmel kommt und es ist eine übernatürliche Kraft und sie möchte dich übernehmen heute Morgen. Ich glaube, sie möchte uns alle übernehmen, jeden Einzelnen noch mehr übernehmen. Halleluja. Und sie möchte dich freisetzen, weil Johannes 8, 36 heißt es, wen der Sohn frei macht, der ist wahrhaftig frei. Und diese Freude möchte dich freisetzen heute Morgen von allem, was du noch irgendwo in deiner Seele oder auch in deinem Körper sitzt, was dich noch unfrei macht, in Jesu Namen. Halleluja. Wie viele von euch sind bereit, sich mit der Freude am Herrn, der Freude Gottes zu verbinden? Halleluja. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, dass du für uns diese Freude erkauft hast, Herr. Herr, du hast um der vor dir liegenden Freude willen, Herr, das Kreuz erduldet. Du hast das Leiden auf dich genommen. Du bist bist durchgegangen durch das Leiden, damit uns die Freude am Herrn zur Verfügung stehen kann, damit wir rausgehoben werden können, Herr, aus den Umständen und den Bedrückungen und den Nöten dieser Welt, und dass wir hochversetzt werden können, Herr, in diesen Raum der Kraft deiner Freude, Herr. Vater, ich bete heute Morgen für jeden Einzelnen hier im Raum und auch über Livestream, Vater. Ich bete für jeden Einzelnen, der durch schwere Zeiten gegangen ist die letzten Tage. Ich bete für jeden Einzelnen, der vielleicht einen Trauerfall hatte in seiner Familie oder der vielleicht eine schwierige Nachricht bekommen hat vom Arzt oder der durch Familienbeziehungen angegriffen war, Schwierigkeiten hat, Nöte hat, Ängste, Dinge einfach, die gedrückt haben auf die Seele, Vater. Und ich bete in dem Namen Jesus, dass du, Heiliger Geist, heute Morgen die Freude Gottes in unserer Mitte freisetzt, die wirklich diese Dinge wegsprengt von unserer Seele. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und wir wollen hineinspringen in diesen Strom. Wir wollen hineinspringen in diesen Strom der Freude Gottes. Wir wollen uns anstecken lassen. Wir wollen uns hineinnehmen. Richte deinen Blick auf ihn. Richte deinen Blick auf ihn. Ja, sind auf das, was droben ist. Nicht auf das, was auf der Erde ist. Diese übernatürliche Kraft kommt nicht von der Erde. Diese übernatürliche Kraft kommt nicht durch Umstände. Diese übernatürliche Kraft kommt nicht aus deiner Seele, sondern diese übernatürliche Kraft kommt aus dem Geist Gottes. Sie kommt direkt vom Thron her. Sie ist ein Teil des Stromes Gottes, der fließt vom Thron. Ein Teil der Vaterliebe Gottes, die fließt vom Thron. Da ist die Freude des Herrn drin in diesem Strom. Und er möchte dich erfassen. Lass uns hineinspringen. Halleluja. Halleluja. We give thanks. We give thanks and worship you. We give thanks. We give thanks and worship you. We give thanks. We give thanks and worship you. We give thanks. We give thanks and worship you. We bow down and praise your name. We bow down. We bow down and praise your name. Ich glaube, wir sollten das nochmal singen und auch tanzen. Und gleichzeitig, wenn dich das betrifft und wirklich da war, wirklich in diesen letzten Tagen, hat sich etwas auf dich gelegt, da war diese Schwere, da war dieser Umstand, der deine Gedanken nicht losgelassen hat. Da ist etwas einfach auf deine Seele draufgekommen und es muss weggesprengt werden. Dann glaube ich, dass jetzt einfach in dieser Kraft der Freude das weggesprengt wird. Und wenn dich das betrifft, dann darfst du ganz schnell nach vorne kommen und das Gebetsteam und ich, wir werden einfach Hände auflegen und einfach wirklich diese Kraft, die Jesus aus den Toten auferweckt hat, freisetzen in deinem Leben, sodass einfach ganz tief, weißt du, diese Freude, sie ist im Geist gespeichert. Jesus hat gesagt, die an mich glauben, aus ihrem Innersten werden Ströme lebendigen Wassers hervorfließen. Und diese Kraft seiner Freude wird einfach dich auf eine andere Ebene nehmen. Wie auch immer Gott es macht, aber er macht es. Weißt du, Jesus ist auferstanden. Das verstehen wir auch nicht, wie das gegangen ist. Und genauso wenig verstehst du, dass du hierher kommst und jemand dient dir und wir gehen rein in diesen Freudenstrom und nachher ist es anders in deinem Leben. Das kannst du nicht erklären, aber Gott macht es. Amen. Halleluja. Okay, und alle anderen, ich möchte einfach bitten, auch genauso, geht voll rein. Wir wollen uns alle gemeinsam wirklich im Herrn freuen und gemeinsam diese Kraft der Freude freisetzen. Okay, mit dem Lobpreisteam zusammen, das uns vorangeht. Lasst uns wirklich tanzen im Herrn. Lasst uns springen im Herrn. Lasst uns die Freude Gottes freisetzen, weil sie ist unsere Kraft, sie ist unsere Stärke. Eine andere Übersetzung sagt auch, sie ist unsere Zuflucht, sie ist unsere Bergfeste. Danke, Jesus, für deine Kraft, Herr. Danke, Herr, für die Kraft der Freude, Herr, die stärker ist, Herr, als alles andere, Herr. Und jedes Joch zerbricht, Herr, weil es deine Kraft ist, Herr. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. stands. Auch wenn du nicht hier vorne bist, die Freude ist auch für dich. Oh, yes. Amen. Halleluja. Amen. Die Freude am Herrn ist deine Kraft, okay? Sag mal zu deinem Nachbarn. Die Freude am Herrn ist deine Kraft. Die Freude am Herrn, sag's noch zu zwei anderen Leuten, okay? Noch zu zwei anderen Leuten, während du zum Platz gehst. Auch du, wenn du über Livestream zuschaust, sag's auch noch zu ein paar Leuten, wenn du ein paar um dich herum hast. Die Freude am Herrn ist deine Kraft. So ist es. Halleluja. Oh, glory. Halleluja. Halleluja. Preist den Herrn. Ah, wow. Puh. Erweckungskraft. Erweckungskraft ist im Raum. Halleluja. Wow, die Kraft, die Jesus aus den Toten auferweckt hat, das ist Erweckungskraft im wahrsten Sinne des Wortes. Halleluja. Preist den Herrn. Und jetzt freuen wir uns auf das Erweckungswort. Amen. Halleluja. Und heute wird als erstes wird ein kurzer Impuls kommen von unserer wunderbaren Sabrina. Freut euch da drauf. Und dann wird Irina weiter predigen. Und zum Schluss komme ich dann nochmal. Okay, also ihr habt das volle Menü heute Morgen. Okay, also hört gut zu, was Sabrina zu sagen hat. Gebt mir mal einen Applaus. Halleluja. Sabrina. Halleluja. Amen. Gibt es noch ein Mikrofon für dich auch? Ja. Halleluja. Okay, gut. Ja, als ich die Tage so überlegt habe, was kann ich denn heute sagen, dann kam immer wieder dieser Satz in meinen Kopf, du kannst deinem Gott vertrauen. Da dachte ich mir, wow, ich glaube, du kannst einfach mal deinem Nachbarn sagen, der dich mal umsagt, du kannst deinem Gott vertrauen. Und der andere Nachbar muss es, glaube ich, auch noch hören, du kannst deinem Gott vertrauen. Halleluja, Halleluja. Und ich dachte mir so, was ist denn überhaupt Vertrauen? Irgendwie dachte ich mir, ich muss es mal einfach nachgoogeln. Und ich habe einen Artikel gefunden von einem Neurowissenschaftler und Psychologen, also jemand, der, glaube ich, weiß, von was er spricht. Und er meinte, es gibt nichts Mächtigeres als Vertrauen. Und fehlt es, so zerfällt jede Familie und Freundschaft, jedes Unternehmen und jeder Staat. Da sieht man, wie wichtig Vertrauen eigentlich in allen Bereichen unseres Lebens, in allen Bereichen dieser Welt ist. Weil wenn jetzt zum Beispiel die Vertrauensfrage in der Regierung gestellt wird, dann ist es ja naheliegend, dass vielleicht die Regierung aufgelöst wird, Neuwahlen stattfinden müssen. Oder wenn jetzt ein Kunde in die Firma das Vertrauen verloren hat, dann werden sie ja wahrscheinlich die Firma verlassen. Wenn in der Familie kein Vertrauen mehr herrscht, dann ist die Familie eigentlich, die Beziehungen sind schlecht. Und aber wenn wir Vertrauen schenken, machen wir uns auch verletzlich. Tatsächlich. Es ist möglich, dass wir verraten, belogen oder betrogen werden. Jetzt schreibt er in dem normalen Bereich jetzt. Und Vertrauen zu geben, ist auch ein gewisses Risiko. Man balanciert so zwischen Wissen und Nichtwissen, zwischen Sicherheit und Unsicherheit. Und ja, man nimmt was an, was geschieht. Aber es ist irgendwo so ein bisschen ein Risiko dabei. Und es ist notwendig, entsteht also nur dann, wenn Informationen über die Absichten oder Möglichkeiten des Gegenübers fehlen. Ich meine, wir haben eigentlich alle Informationen über die Absichten und die Möglichkeiten von Gott. Richtig? Genau. Und ich dachte mir das so, jetzt zum Beispiel, wenn unsere Astrid zu mir kommt und sagt, okay Sabrina, ich hole dich morgen ab, ich fahre mit dir zur Arbeit. Dann sage ich, okay, ich weiß, ich habe die Informationen, ich kenne ihre Absichten, ich kenne die Astrid, ich weiß, dass man ihr vertrauen kann. Ich weiß auch, ich bin einfach überzeugt davon, dass sie morgen kommt und mich mit zur Arbeit nimmt. Aber manchmal ist es ja schon so mit Gott, wir kennen alles, was er sagt. Wir haben die Informationen über ihn, wir kennen seine Absichten. Aber manchmal ist da noch so jetzt wirklich, meint er das wirklich, kann ich ihm da wirklich vertrauen? Also so geht es mir manchmal. Und ich nehme jetzt wieder das Beispiel von der Astrid. Die Astrid sehe ich jeden Tag mindestens 8 Stunden, weil ich ja mit ihr zusammenarbeite. Ich verbringe mit ihr die Mittagspause, ich rede mit ihr, ich sehe sie in den Gottesdiensten normalerweise, außer sie ist im Emsland, dann nicht. Also ich verbringe viel Zeit mit ihr. Ich weiß, wie ihr Charakter ist. Ich weiß, wie sie sich verhält. Ich weiß, wie sie sich gibt. Ich weiß, dass ihr Wort was zählt. Ich weiß, dass wenn sie mir was zusagt, dass sie es macht. Und ich glaube, dass wirklich, auch wenn wir jetzt Gott nicht so vertrauen können, dass genau das der Schlüssel ist, wie wir in dieses Vertrauen kommen. Indem wir wirklich Zeit mit ihm verbringen. Indem wir ihn angucken. Indem wir schauen, wie verhält er sich denn? Was sagt er denn? Hält er sein Wort? Wie ist er denn? Ist er integer? Wie gibt er sich denn? Genau. Und wenn wir vertrauen, geben wir auch die Kontrolle ab. Und interessanterweise hat dieser Psychologe gesagt, dass der Gegenspieler von Vertrauen Angst ist. Und sie haben das irgendwie in Gehirnbereichen, haben sie das eben gesehen, dass diese Areale aktiv ist, wenn quasi wenig Vertrauen da ist, ist dieses Gehirnareal mit Angst hoch aktiv. Und umso mehr Vertrauen kommt, umso geringer wird quasi die Angstaktivitätszentren. Und ich habe das einfach mal so. Ich habe da ein kleines Zeugnis dazu, weil ich habe einfach festgestellt, dass unsere Seele manchmal so ein kleiner Angsthase ist. Also meine zumindest manchmal. Besonders, wenn Sachen kommen, die so nicht geplant waren. Also ich weiß nicht, ich hatte dieses Zeugnis mal im Sommer geschrieben, ich glaube, du hast es auch mal erzählt, aber ich war nicht dabei. Aber letzten Sommer war ich wie so viele Frauen von uns einfach zur jährlichen Check-up beim Frauenarzt. Und bei mir war nie irgendwas. Das heißt, ich war davor mal vor der Arbeit, radel ich so hin, feste Laune, alles gut, komme da rein und bin freundlich und freue mich und alles ist toll, weil ich wusste, es ist nie irgendwas bei mir. Und dann guckt die Frau so und sagt so, ja, also das schaut jetzt aus wie ein Myom in der Gebärmutter. Und es war wie ein Eimer kaltem Wasser, wusch, ins Gesicht. Und ich war wirklich entsetzt, weil ich dachte mir, wie kann das sein? Es war nie irgendwas. Woher kommt das jetzt? Und dann kam natürlich gleich so, warum Gott? Warum? So, also meine Seele macht das immer als erstes. Und, und dann kam das so, ja, aber, und dann kommen sofort irgendwie Vorwürfe in meinem Herzen hoch. Ja, aber ich mache doch alles, ich bin doch so toll und warum passiert mir das? Und ich bin wirklich, also ich war wirklich entsetzt. Ich bin hierher in die Arbeit geradelt, stand in unserer Kaffeeküche, habe einen Kaffee gemacht und das kann nicht sein. Und schon steigt das Angstlevel. Also das Vertrauenslevel war circa hier, da und das Angstlevel war circa da. Und dachte immer so, ja, was kann denn alles passieren? Und dann kommt natürlich die Seele und sagt, ja, übermorgen stirbst du an Krebs. Also so, aber das ist natürlich vollkommener Käse. Aber ja, so, keine Ahnung, mit einem Myom kannst du überhaupt noch Kinder bekommen. Das ist mit 33 eine super Sache, wenn man sagt, okay, weiß ich nicht, ob das überhaupt noch so gut funktioniert. Oder was muss man da machen? Muss man operieren? Angst, Angst, Angst. Aber irgendwann dann in der Kaffeeküche dachte ich mir so, nö, nö, sehe ich jetzt nicht ein. Weil die Ärztin meinte, ich muss nach einem halben Jahr wieder kommen zum Kontrolle. Und ich dachte mir, mache ich mir jetzt ein halbes Jahr einen Stress? Jeden Tag? Nee, mache ich jetzt nicht. Und dachte mir, okay, Herr, egal was los ist, du hast es in der Hand, du hast mein Leben in der Hand, du hast mein gegebenenfalls Kinder in der Hand, du hast alles in der Hand, ich gebe es dir ab. Das heißt, ich habe einmal kurz gegoogelt und dann nicht mehr. Wichtig, nicht googeln an der Stelle. Ich habe es auch keinem erzählt. Also ich weiß es nicht, ob ich einer Person erzählt habe, aber ich glaube, ich habe es niemandem erzählt zu dem Zeitpunkt. Und lustigerweise, ich habe es vergessen. Ich habe es wirklich vergessen. Und dann irgendwann plötzlich kam es wieder so hochgeschossen. Ich so, stimmt ja, oh mein Gott, da war was. Aber dann wegtun. Wegtun, nicht drüber sprechen, gar nichts tun. Und ich habe es wieder vergessen. Und irgendwann war dann dieses halbe Jahr, dieser Kontrolltermin, der wurde dann verschoben, weil die Ärztin krank war. Und ich so, super. Dann 3 Monate später komme ich zu ihr wieder hin und sie zu mir so, ja, jetzt gucken wir mal, ob das Myom gewachsen ist. Und dann gucken wir, ja, macht das Probleme? Also sie hat wirklich so gesprochen, sie war überzeugt von dem, was sie tut. Also es war keine junge Ärztin, sondern sie war so 45 circa. Also sie wusste, was sie tut. Und ich so, ja, nö, alles gut. Und dann schaut sie so und schaut und schaut. Und ich denke so, und schaut. Sieht man gar nichts mehr. Alles weg. Halleluja. Halleluja. Und das ist eben unser Gott. Das ist nämlich unser Gott. Er ist größer als alles andere. Er ist größer als dein Arzt. Er ist größer wie die Diagnose. Er ist größer wie dein Arbeitgeber. Er ist größer als was auch immer. Er ist größer als alles. Und egal, was der Arzt dir gesagt hat, egal, was für eine Diagnose du bekommen hast, egal, was dein Banker dir gesagt hat, egal was dein Arbeitgeber dir gesagt hat, deine Arbeitskollegen, deine Freunde, deine Verwandten, deine Feinde, Gott ist größer. Gott ist größer als alles andere und er hat einen Plan für dein Leben und kein anderer kann da irgendwas dagegen sagen. Es ist einfach so und die Pläne Gottes kommen durch in deinem Leben, wenn du ihn lässt. Wenn du dich natürlich jetzt von solchen Sachen vollkommen zumüllen lässt und ich meine, du kannst dich da ja echt reinsteigern. Ich meine, du kannst schon einfach so googeln. Und dann kannst du alle möglichen Therapien rausgoogeln und was kann passieren und wie weit kann das wachsen und was ist dann und hier und da. Und dann kannst du schon mal 35 Ärzte und Therapiemöglichkeiten raussuchen und mit 20 Personen drüber sprechen, die dich dann auch jeden Sonntag fragen und wie schaut's aus. Das macht's auch nicht besser. Gib's wirklich Gott ab. Ich meine, ich sag nicht, dass du Geschwister brauchst, die für dich beten. Das ist wichtig. Aber wenn du es im Herzen hast, dann mach das einfach mit Gott aus. Schau, dass du es nicht ständig bewegst, sondern gib es ihm ab und er kümmert sich um dich. Weil er sagt auch in Sprüche 3,5, vertraue von ganzem Herzen auf dem Herrn und verlasse dich nicht auf deinen Verstand. Und dieser Forscher hat eben nochmal gesagt, es ist ein Minimum an Angst notwendig, um überhaupt Vertrauen zu suchen. Ja, das heißt, also wenn wir jetzt keine Angst haben, wenn ich jetzt keine Herausforderung in meinem Leben habe oder so, dann muss ich auch nicht vertrauen. Und Gott sagt ja, vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlasse dich nicht auf deinen Verstand. Das heißt, er hat einkalkuliert, dass in unserem Leben mal Situationen kommen, wo wir Angst haben können. Wichtig ist nur, dass wir eben schauen, dass dieses Level, nicht das Angstlevel da ist und das Vertrauenslevel da ist, sondern dass das Vertrauenslevel da ist und das Angstlevel da ist. Das ist unser Job nämlich. Genau. Und er ist einfach wirklich, er ist ein guter Gott. Das ist immer wichtig. Er ist ein guter Gott. Und in Jeremia 29,11 heißt es auch, denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe, spricht der Herr. Mein Plan ist, euch Heil zu geben und kein Leid. Ich habe euch Zukunft und Hoffnung. Und alles andere ist vom Feind. Also keine Krankheit kommt von Gott. Weil wir haben einen guten Gott. Wir haben einen Gott, der sich um uns kümmert. Wir haben einen Vater, der an unserer Seite steht. Er hat einen Vater, der sich um uns kümmert. Wir haben auch einen lebendigen Gott. Halleluja! Wer freut sich, dass wir einen lebendigen Gott haben? Es gibt so ein schönes Lied und da heißt dann, alle anderen Götter sind Götzen, sie können nichts hören und sie können nichts sehen, aber mein Gott lebt, aber mein Gott lebt. Und das müssen wir uns wirklich auch merken, dass mein Gott lebt und alle anderen nur Götzen sind. Und mein Gott, er kann hören, er kann sprechen, er kann fühlen, er fühlt, er liebt und wir haben einen lebendigen Gott. Und unser Gott ist der gleiche, gestern, heute, in alle Ewigkeit. Das heißt, wenn wir sehen, was Gott hier alles gemacht hat, und ich glaube, wir sind uns einig, dass Gott fancy Sachen gemacht hat in den letzten Tausenden von Jahren, also wirklich wilde Sachen. Also ich meine, mach mal hier, teil mal ein Meer, das ist schon cool. Also ich weiß nicht, ob ihr es cool findet, aber ich finde es schon cool. Und er ist der gleiche, gestern, heute, in alle Ewigkeit. Und ich möchte euch auch ermutigen, wenn ihr mit Herausforderungen zu kämpfen habt, egal welcher Natur, ob es gesundheitlich ist, finanziell, schaut euch wirklich Zeugnisse an. Es gibt so viele Bücher auch von Menschen, die wirklich mit Gottes Hilfe überwunden haben, wo Gott eingegriffen hat, wo Gott geheilt hat. Lies das Wort, studier dir die Wunder. Und dein Glauben wird aufgebaut werden. Dein Glauben wirklich an das, was Gott machen kann, wird aufgebaut werden. Wichtig ist nur, dass wir unsere kleine Angsthasenseele manchmal auch ein bisschen disziplinieren. Vertrauen ist kein Automatismus, weil unsere Seele hat ja oft schon gelernt, wenn wir ohne Jesus unterwegs waren oder ja von früher halt einfach immer, also oft in Panik auszubrechen gleich, wenn was kommt oder Angst zu bekommen oder gleich mal nach Lösungsmöglichkeiten zu suchen. Da müssen wir einfach sagen, okay Seele, wir machen das ab heute anders. Ist das okay? Und es ist wie so, ich weiß nicht, kennt ihr dies so ein Hebel? In so Fabriken gibt es ja so Hebel, wo man dann so den Strom ausschaltet oder einschalten kann. Und ich glaube, wir müssen einfach manchmal die Seele so ausschalten, so mit so einem großen Hebel so kronk und sagen, okay, Seele, aus jetzt. Und ich gehe jetzt eins höher in den Geist. Und ich glaube jetzt wirklich das, was mein Vater hier geschrieben hat. Ich glaube, was mein Vater mir versprochen hat. Ich habe mal gegoogelt, es gibt über 1000 Verheißungen in diesem Buch. Ich muss zugeben, ich habe es jetzt nicht überprüft, die Zeit hat mir gefehlt, aber ich glaube das jetzt einfach, dass es über 1000 Verheißungen gibt und da ist auch die richtige Verheißung für dein Leben drin. Das heißt wirklich, vertraue deinem Herrn, vertraue deinem Vater, stell dich aufs Wort und er wird eingreifen. In Jesu Namen. Amen. Amen, wir haben den besten Vater. Sag mal, wir haben den besten Vater, dem wir vertrauen können mit allem, was in uns ist. Egal, wie groß sich die andere Seite aufbläht und aufbäumt, unser Gott ist größer. Halleluja, unser Gott ist größer. Mein Gott ist größer als alles. Der Gott, der das Rote Meer geteilt hat, Halleluja, und Mose hat nur sein Stäblein da ausgestreckt. Das ist ein gutes Zeichen dafür, was unser Part ist und was der Part von Gott ist, ja. Wir haben nur ein kleines Stöckchen, das wir hier hinhalten müssen. Und Gott macht den Rest. Das ist doch wunderbar. Wir können unserem Gott vertrauen. Und ich glaube, das ist wirklich das, was er in dieser Zeit macht in uns, auch in dieser Ausgießung seiner Vaterliebe, die wir jetzt ja seit einigen Wochen erleben. Er möchte unser Vertrauen stärken und er möchte, dass wir ihn kennenlernen. Weil genau, je besser ich eine Person kenne, umso mehr kann ich ihr vertrauen. Und Gott möchte, dass wir ihn besser kennenlernen. Er sagt in Epheser 1,17 sagt Paulus und er betet, ich bete, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, er ist der Vater der Herrlichkeit, wunderbar, oder? Euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Juhu, wir können unseren Gott kennenlernen. Wir können den Vater, der das ganze All, das ganze Universum geschaffen hat mit seinen 200 Milliarden Galaxien, ja, also wir sind ja in einer, also ich liebe das, wenn Georg diese Zahlen bringt, wie viele Sterne es gibt und wie viele Galaxien und ja genau, unsere Milchstraße ist eine Galaxie und überleg mal, es gibt 200 Milliarden Galaxien, dass dieser Gott, der noch viel größer ist als all das, und ich weiß gar nicht, gibt es noch Paralleluniversen, wird angenommen, wird sich drüber gestritten, dass unser Gott, Halleluja, der so groß ist und in jeden, der Jesus angenommen hat, eingezogen ist, automatisch der Vater und Jesus, die kommen im Doppelpack in uns, wenn wir sagen, Jesus sei du mein Herr. Und dieser Gott, der das alles geschaffen hat, der so groß ist, hat, Halleluja, mit seiner großen Liebe willen. Und genau, Epheser 2 steht es. Genau, um seiner großen, der Gott, der Vater, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, ich finde das so schön, auch uns, die wir in den Vergehungen, also in Sünden tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. Diesem Gott, weißt du, denke ich, da wird es immer leichter, wenn du dir das vor Augen malst. Das ist Gott, das ist mein Vater. Dem kann ich vertrauen. Und er sehnt sich nach Vertrauen. Er sehnt sich nach Gemeinschaft. Er sehnt sich danach, uns stark zu machen, weil durch die Gemeinschaft mit ihm werden wir stark. Die Gemeinschaft, auch die du mit dem Wort hast, weil er ist das Wort. Durch all das wirst du stark. Wenn du heute Morgen sagst, ja, ich will irgendwie stärker werden. Sagt jemand das hier? Ja, ich will stärker werden. Ich brauche irgendwie noch mehr Stärke, innerliche Stärke. Da sagt er hier auch wieder, also das sind die beiden Hammergebete, bete sie für dich. Bete Epheser 1, 17 folgende und Epheser 3, 14 folgende. Und da heißt es, ich bitte Gott, ich bitte den Vater, euch aus seinem unerschöpflichen Reichtum Kraft zu schenken, damit ihr durch seinen Geist innerlich oder in eurem inneren Menschen stark werdet. Halleluja. Und das können wir bitten und dann können wir gleich sagen, danke. Weil alles, worum wir bitten und beten, Markus 11, 24, glaubt, dass ihr es empfangen habt in dem Moment, wo ihr es betet. Und es wird euch werden. Also wir sagen, danke Herr. Halleluja, dass du mir aus deinem unerschöpflichen Reichtum Kraft gibst, damit mein innerer Mensch stark wird. Damit wir nicht, wenn ein Lüftlein hier weht und ein Lüftlein da oder manchmal auch ein Hurricane oder so von der Seite kommt, damit wir nicht völlig gleich zusammenklappen und alle Viere von uns strecken und sagen, so jetzt, wo ist der Herr, was ist überhaupt? Dass wir an Stärke, innerer Stärke gewinnen. Und seine Liebe, seine Vaterliebe macht uns stark. Und auch dieses wirklich ihm nachgehen. Weißt du, wir erleben das hier in den Gottesdiensten und das ist so unendlich stark. Und gleichzeitig möchte er weiter unser Fokus sein. Er möchte dein Fokus sein morgens, wenn du aufstehst, ja, nicht grumpelig, wir hatten es am Donnerstag, nicht motzig morgens, aufstehen, oh, schon wieder arbeiten, putzen, kochen, dass wir sagen, nein, juhu, deine Liebe ist heute da, deine Stärke, deine Kraft ist heute da für alles, was ich zu tun habe. Ich kann mich auf dich verlassen. Egal wie groß die Herausforderung ist, egal wie sich das darstellt, gerade für mich in meinem Leben. Ob ich denke, bin ich überfordert, aber weißt du, Gott hat gesagt und versprochen, er wird uns nicht über unsere Kraft versuchen, also die Herausforderung wird nicht über unsere Kraft gehen. Und das ist so gut, das kannst du immer wissen, auch wenn sie sich mal echt heftig darstellt. Sie wird nicht über deine Kraft gehen, weil Gott für dich ist. Halleluja, Gott ist für dich. Sag mal zu deinem Nachbarn, Gott ist für dich. Gott ist für dich. Halleluja, Gott ist für dich. Halleluja. Und weißt du, hab auch keine Angst, weißt du, in dieser Zeit gerade, auch wo wir auch die letzten Wochen, wenn Sachen hochkommen, in deiner Seele oder Gott dich auch von Sachen überführt. Ja, das sagt, danke, Herr. danke, dass du mich überführst, weil sein Ziel ist, uns frei zu machen, uns stark zu machen, uns von Dingen zu befreien, die uns unfrei gemacht haben, die uns Angst gemacht haben, Lügen, die wir geglaubt haben, über uns selber, über ihn. Sag danke, ja, Halleluja, wenn solch auch, was Sabrina gepredigt hat, wenn Sachen hochkommen oder wir einer blöden Diagnose gegenüberstehen, sag Herr, danke, dass ich daran wachse und mein Vertrauen wird tiefer und ich werde stärker. Also er bereitet seine Braut vor, er macht die schön und er nimmt alle Runzeln weg. Und so eine Runzel ist zum Beispiel Misstrauen. Und Zweifel, ist er wirklich gut? Meint er es echt gut mit mir? Klar, mit meinem Nachbarn, da meint er es natürlich gut. Klar, schau deinen Nachbarn an. Aber was ist mit mir? Wenn ich auch nicht immer alles richtig mache, ist dann Gott trotzdem für mich? Hilft er mir dann? Ist er immer noch nicht gegen mich? Denn Gott ist immer für dich. Und natürlich wachsen wir, das ist klar. Aber er macht uns stark. Sag mal, er macht mich stark in dieser Zeit. Stark. Und er macht uns auch stark, indem wir in Frieden kommen. Weißt du, gerade wenn Sachen hochkommen, jetzt aus der Vergangenheit auch, da ist noch irgendeine alte Leiche, die vor sich hingeschimmelt hat, vielleicht in deinem Inneren. Hat schon Jahre geschimmelt. Und plötzlich sagt der Herr, guck mal, was ist denn mit dieser schimmligen Leiche da in deinem Keller? Er sagt, jetzt ist die Zeit, Frieden zu schließen. Frieden zu schließen, auch mit Dingen, die dich belastet haben, mit Verletzungen, mit Traumata. Und zu sagen, weißt du, wenn sie hochkommen, ja, lass sie hochkommen, hab keine Angst. Und sag, ja, danke, sie kommen hoch, aber dann gehen sie auch. Dann gehen sie auch. Ich beschäftige mich jetzt nicht 4 Jahre damit, warum und überhaupt. Und Herr, wie konntest du das zulassen? Weißt du, diese Warum-Fragen, die bringen, hat schon mal jemand gemerkt, hat noch nie was gebracht, oder? Wem hat das schon mal was gebracht? Warum und wieso und Herr und warum und so weiter. Bringt nichts, weil er ist immer gut, ja. Also an ihm liegt es nie, das ist das Gute, das ist schon mal wichtig zu wissen. Er ist für uns. Und ja, wenn diese Sachen hochkommen, dann kicken wir sie raus und sagen, ich vergebe. Und ich werde nicht wie Lots Frau, die sich umgedreht hat und nach hinten geschaut hat. Und sie wurde zur Salzsäule. Sag mal, ich werde nicht zur Salzsäule. Weil Gott hat so viele Dinge in dich reingelegt. Er hat eine unendlich gute Zukunft. Er hat so eine gute Zukunft für dich, die so stark ist. Er hat solche gewaltigen Pläne mit dir. Und der Feind, der möchte am liebsten dich immer mit irgendeiner Sache aus der Vergangenheit oder irgendeinem Umstand beschäftigen, damit du nicht weitergehst. Und dir so eine komische Fußfessel anlegen. Kennt wie diese Elefanten, ne? Früher war das, heute einzigen nicht mehr Tierschutz, ist, also jedenfalls nicht in Deutschland, die an so eine Kugel, ihr Fuß wurde mit so einer Kugel befestigt oder einfach, sie konnten nicht weiterlaufen. Und dann ist es wichtig, man hat ja Tests gemacht, dann hat man die Kugel den Elefanten weggenommen und sie sind immer noch nicht gelaufen. Weil sie so an die Kugel gewöhnt waren, die sie nicht haben laufen lassen, dass das schon in ihnen war. Aber ich sage dir heute, ich verkündige eine frohe Botschaft. Halleluja, es ist noch nicht Weihnachten, aber wir haben immer Weihnachten. Die Kugel ist weg. Jesus hat die Kugel von deinem Fuß weggenommen. Sie ist weggenommen. Du hast keine Kugel mehr am Fuß. Guck mal unten. Halleluja, da ist keine Kugel. Und auch im Geist ist sie weg. Du bist losgelassen. Und es ist wichtig, lass dich nicht wieder unter ein Joch der Knechtschaft bringen. Und ein Joch der Unfreiheit. Du kannst nicht laufen. Und es hat doch früher auch schon nicht geklappt. Und ich werde wieder verletzt. Oh, wenn ich mich irgendwie öffne, auch in der Beziehung oder in der Gemeinde oder einem Leiter. Einfach, wenn, am Ende werde ich wieder verletzt. Am Ende geht es wieder nach hinten los. Aber da, weißt du, da sterben wir. Da sind wir schon tot, wenn wir so leben. Leben heißt, ich lasse mich immer wieder auf Neues ein. Und ich entscheide mich zu vertrauen. Ich entscheide mich zu vertrauen. Weißt du, in allem vertrauen wir ja Gott. Das ist das Gute. In allem vertrauen wir ihm. Weißt du, das ist auch unsere Sicherheit. Wir vertrauen ihm, auch wenn wir unser Herz öffnen für Menschen, dann vertrauen wir Gott dahinter. Halleluja, weißt du, das ist so gut, das nimmt die Angst auch, weil du weißt, Gott hält dich, Gott trägt dich. Und wenn was schief geht, in irgendeiner Weise, dann heilt uns Gott. Aber wir lassen uns nicht von dem Abenteuer des Lebens abschneiden, weißt du, wir leben. Der Käfig ist offen. Wo irgendwo der Feind dich in einen Käfig gesperrt hat. Sag heute Morgen, ich bin nicht mehr einverstanden, in diesem Käfig mich zu bewegen, sondern der Käfig ist offen. Jesus hat ihn aufgemacht für mich. Und ich gehe raus und ich fliege. Halleluja. Sag mal, ich fliege. Weißt du, wir sind bestimmt zu fliegen, nicht Hühner zu sein. Die rumzupicken. Ihr kennt die Geschichte, ne, von dem Adler, Ei, das irgendwie in den Hühnerstall gefallen ist. Und dann wächst dieser Adler in dem Hühnerstall auf und alles, was er sieht, sind Hühner. Also wird er ein Huhn. Also er wird kein Huhn, aber er verhält sich wie ein Huhn. Aber in ihm ist was die ganze Zeit spürt. Irgendwie bin ich für... Da ist mehr in mir. Ich bin für mehr geboren worden. Das Meer. Und eines Tages sieht er oben einen Adler fliegen. Und dann merkt er, steigt was in seinem Inneren auf. Und er sagt, boah, das ist eigentlich der Traum meines Lebens. Ich glaube, dafür wurde ich geschaffen. Und da geht er raus und dann breitet er seine Flügel aus und er beginnt zu fliegen. Halleluja, ich liebe das. Oh, das ist doch wunderbar. Halleluja, und ich sage dir heute Morgen, du bist kein Huhn, sondern du bist ein Adler, um zu fliegen. Halleluja, um überall die gute Botschaft, die Liebe Gottes einfach zu verbreiten, dich nicht hindern zu lassen. Weißt du, egal auch, sag nicht, boah, ich habe selber mit mir so viel zu tun, wie soll ich noch anderen irgendwie dienen oder Gutes tun, wo ich mich mit mir selber schon kaum klar werde und klarkomme. Aber sag ja, genau, Halleluja, ich drehe den Spieß um und ich bleibe nicht auf mich selber fixiert und auf das Problem. Ich starre nicht die ganze Zeit auf das Problem, sondern ich lasse mich von dem Wind des Geistes erfassen und ich fliege mit meinem Gott. Ich lasse mich von ihm lieben und ich tue meinen Auftrag. Halleluja, weißt du, das ist das Beste, wie du den Feind in die Flucht schlägst. Dass du einfach sagst, ich lasse mich nicht rausbringen. Ich lasse mich nicht rausbringen. Sagst du es heute Morgen, ich lasse mich nicht rausbringen. Ich lasse mich nicht rausbringen. Sondern Gott hat einen exzellenten Plan, eine exzellente Vision in dein Leben gelebt. Er hat dich bestimmt für was Großes, ja. Was nicht heißt, dass jeder von uns vor Millionen Menschen predigt. Groß heißt für Gott immer, ich tue, was ich tue, aus der Liebe. Und wo Gott mich hingestellt hat, da bin ich ein Liebesbringer und ein Liebesträger. Und ich bringe die Liebe Gottes in mein ganzes Umfeld. Und wo eine Tür aufgeht, da komme ich voll mit der Liebe Gottes rein. Oh, die Liebe ist die größte, sie ist die stärkste. Und deshalb, wenn wir in der Liebe wandeln, wir haben es heute von, wie werden wir stark? Heißt, ich lebe in der Liebe. Ich lasse mich von seiner Liebe jeden Tag durchfluten und die ganze Zeit. Und ich bin entschieden, ich hatte Frieden mit der Vergangenheit zu machen, Frieden mit meiner Gegenwart zu machen, Frieden mit der Zukunft zu machen. Und ich entscheide mich jeden Tag, nicht griesgrämig herumzulaufen, sondern die Liebe alles sein zu lassen. Weil er hat sich für uns hingegeben. Jesus hat sich für uns hingegeben in vollkommener Liebe. Und das ist unser Lebenselixier. Und alles, was ich tue, tue ich, weil ich ihn liebe. Weißt du, das Leben wird so schön. Weißt du, ob du Kinderpopos putzt oder, ja, Halleluja, vor Millionen Menschen sprichst. Es ist letztlich egal. Du tust deinen Auftrag. Wir tun unseren Auftrag, den er in uns hineingelegt hat. Wir tun das, wofür wir berufen sind. Und wir tun alles als Liebende. Wir sind so geliebt. Er hat seinen Sohn gegeben. Er hat seinen Sohn gegeben. Er hat uns alles gegeben. Aus Liebe. Nicht, weil er musste, sondern weil er uns liebt, weil er uns nah haben wollte. Diese kleinen Menschen, die auf diesem Mini-Planeten in diesem Riesenuniversum leben, denen hat Gott sein Herz gegeben. Weißt du, Gott hat dir sein Herz gegeben. Und wir halten nicht mehr zurück. Wir sagen, Herr, hier ist mein Herz. Ist jemand, der sagt, Herr, hier ist mein Herz. Herr, hier ist mein Herz. Herr, hier ist mein Herz. Ich enthalte dir nichts vor. Ich gebe nicht Zweifel Raum. Ich gebe nicht Misstrauen dir gegenüber Raum. Sondern dir gehört mein Herz. Dir kann ich vertrauen, hundertprozentig. Egal, was auch mal kommt. Egal, ob du alles verstehst, was in deinem Leben ist. Egal, ob Umstände sich mal komisch darstellen. Es geht immer um unser Herz. Und unser Herz ist bestimmt, mit seinem zu schlagen. Sein Herz schlägt in deinem. Und es schlägt stark. Und es schlägt voller Liebe. Weißt du, alles wird gut. In dem Moment, wo wir sagen, Herr, ich entscheide mich für die Liebe. Und alles, was ich mache, ob es klein oder groß ist, aber was du vor mich hingelegt hast, das mache ich, weil ich dich liebe. Und weil du mich liebst. Und dann macht alles Sinn. Es macht alles Sinn in dem Moment, wo wir lieben. Sagen, Herr, ich lasse mich überwältigen von deiner Liebe. Weißt du, wenn du hier vorne für dich beten lässt, einfach lass dich überwältigen von seiner Liebe. Und es wird alles gut in deinem Leben. Vielleicht ist nicht alles sofort besser. Vielleicht nicht, es ist alles sofort gelöst. Aber du weißt, es wird gut. Es wird gut, weil Gott gut ist. Und du lässt dich nicht mehr durcheinander bringen. Und du lässt dich nicht mehr rausbringen. Und du sagst, ja, Herr, Halleluja, ich habe hier noch ein paar Jahre. Aber die Jahre will ich damit verbringen, in der Liebe zu leben. In dir zu leben. In dir zu sein. Und wir haben das beste Leben. Mit unserem Vater, der uns so sehr liebt. Halleluja. Und auf diesem Weg lernen wir ihn immer besser kennen. Durch all diese Herausforderungen, auch durch die wir immer wieder gehen. Weißt du, eine Lüge ist auch manchmal, habe ich auch schon gehört, dass Leute denken, oh, jetzt bin ich Christ geworden. Und wenn jetzt, also jetzt ist alles gut, also im Äußeren, also innerlich ist alles gut. Aber sie denken dann manchmal, wenn was irgendwie in meinem Leben nicht so läuft, dann bin ich irgendwie total schlecht drauf und ich habe es verpasst oder mit mir stimmt irgendwas nicht, wenn es irgendwie eine Herausforderung gibt. Nein, tut es weg, das ist eine Lüge der Finsternis. Weil nicht erst dann, weißt du, wenn alle deine Umstände perfekt sind und genau, alle Leute dich lieben, dir zujubeln. Das geht sowieso nicht, wenn du Christ bist. Oder würde ich mich fragen, bin ich noch auf dem Weg, den Jesus gegangen ist? Ihm haben nun auch nicht alle zugejubelt. Dann erst stimmt alles mit mir. Nein, tut es wirklich weg. Weißt du, selbst wenn noch Umstände in deinem Leben sind, die noch nicht hundertprozentig passen, bist du sein Liebling. Und er liebt dich und er ist mit dir und er führt dich weiter. Und natürlich führt er dich raus auch. Halleluja. Aber das heißt nicht, dass wir nie mehr mit Herausforderungen zu tun haben. Es ist nur wichtig, wie wir mit den Herausforderungen umgehen. Denken wir gleich, oh, mit mir stimmt was nicht. Gott hat mich verlassen, er liebt mich nicht mehr. Alle sind gegen mich, die ganze Welt. Der Teufel, der ist mit all, also Satan selber ist jetzt gegen mich oder was auch immer. Natürlich ist der Teufel gegen uns. Das ist schon ganz klar. Und wir widerstehen ihm auch im Namen Jesus. Aber das heißt nicht, dass mit uns was immer nicht passt, weißt du, dieses Sündenbewusstsein, auch immer mit mir stimmt was nicht. Das musst du wirklich raustun. Nimm das Blut Jesu. Natürlich machen wir Fehler, aber es gibt das Blut Jesu. Und er reinigt uns, ja, das Blut reinigt uns. Er hat uns gereinigt. damit wir als Gerechtigkeit Gottes vor Gott stehen können, als gerecht gemachte Söhne und stark in ihm. Weißt du, die Sachen mit Verdammnis auch, sie kommen, um dich schwach zu machen, um dich klein zu halten, um dir zu sagen, was willst du denn? Hast doch diesen blöden Gedanken gehabt, hast doch da das blöde Wort gesagt. Was willst du denn hier? Was willst du, die gute Nachricht deinem Nachbarn verkünden? Ja, Amen. Amen, umso mehr. Umso mehr. Sag mal, umso mehr. Umso mehr. Umso mehr, weißt du, je mehr dich anklagst und ich drehe den Spieß um und umso mehr erfülle ich meine Berufung und bringe seine Liebe in die Welt. Und natürlich, wo ich mich zu entschuldigen habe, da entschuldige ich mich bei ihm, bei Menschen, da fällt uns auch kein Zacken aus der Krone. Wenn wir uns mal entschuldigen, hast du das gemerkt? Es fällt uns kein Zacken aus der Krone, sondern im Gegenteil. Halleluja. Halleluja. Und wir werden stark dadurch, stark und widerstandsfähig. Halleluja. Sag mal zu deinem Nachbarn, du wirst stark hier, immer stärker. Halleluja. Und denk auch nicht, dass durch irgendwas alles behoben, weißt du, wenn ich endlich einen Mann habe oder eine Frau, dann wird alles gut. Weil mein Ehepartner wird mir jeden Wunsch von den Augen ablesen. Er wird immer für mich da sein. Er wird jede Wolke aus meinem Leben wegtreiben. Er wird jeden Mangel, den ich meiner Seele spüre, wird er sofort beheben. Habe ich am Anfang unserer Ehe gedacht. Und er ist ein wunderbarer, er ist der beste aller Ehemänner. Aber er konnte das nicht erfüllen. Ein Segen. Weil das kann nur Gott erfüllen. Das kann nur Gott erfüllen. Natürlich gibt er dir Wunderbares durch einen Ehepartner. Und wenn du berufen bist zu heiraten, dann streck dich danach aus und dann vertrau dem Herrn. Er gibt dir den richtigen Ehepartner auch. Aber erwarte nicht, dass alle deine Probleme gelöst sind, dass du nie mehr einen Mangel hast, dass nie mehr ein Wölklein an deinem blauen Himmel, oh, jetzt haben wir hier, gibt es auch ein paar Wolken, dass nie mehr ein Wölklein am Himmel ist, weil deine erste Beziehung die ist zu deinem Herrn. Halleluja. Und er vertreibt die Wolken. Und du mit ihm zusammen. Halleluja. Das ist doch so wunderbar. Weißt du, dann nehmen wir so viel Druck auch aus Beziehungen raus. Weil er ist ein eifersüchtiger Gott. Und er möchte, dass er die Nummer eins ist. Wir haben es vorhin gesungen. Halleluja. You are my number one. You are the number one. Halleluja, du bist meine erste Liebe. Und weißt du, wenn er die Nummer eins ist in unserem Leben, dann wirkt sich das super aus auf alle unsere Beziehungen, die wir haben. Dann hast du die beste Ehe, automatisch, also vielleicht auch nicht von heute auf morgen, wenn sie jetzt noch völlig zerrüttet ist, aber das wird. Halleluja. Du kannst deinen Ehepartner anschauen und sagen, das wird. Es wird immer besser. Halleluja. Weißt du, es ist so gut. Er ist der Dritte im Bund. Und wenn du das aus den Augen verlierst, dass er die Nummer eins ist, dann wird es wirklich schwierig mit jeglicher Sache in deinem Leben. Mit jeglicher Beziehung, kannst du auch eine Freundschaft, ja, als Single oder so, eine Freundschaft, bist die ganze Zeit auf diese Beziehung ausgerichtet. Und drehst dich die ganze Zeit darum. Aber das funktioniert nicht. Es wird nicht funktionieren. Ich glaube, das haben viele schon ausprobiert. Aber wenn er Nummer eins ist, wenn der Herr Nummer eins ist, dann gibt er dir die besten Beziehungen auch als Single. Und du hast das beste Single-Leben. Huhu, Ma, wo seid ihr Single? Weil er ist unser Vater. Vater. Er ist unser guter Vater. Wir kommen zu ihm mit allem, was uns auch mal auf der Seele liegt. Ja? Du komm, wir leben mit ihm. Also er möchte, dass du mit ihm lebst, auch nicht nur Sonntagmorgen hier, oh ja, Herr, einmal in der Woche habe ich hier mit dir Zeit. Er möchte mit dir zusammenleben. Er ist ja eingezogen und er will da nicht nur ein stiller Teilhaber irgendwie sein, sondern er möchte mit dir zusammenleben. Und er möchte dein tiefstes Glück sein und deine Freude sein. Und ich glaube auch wirklich, er zieht uns jetzt in dieser Zeit wirklich jedes Trauerkleid, wie wir es eben hatten auch. Er tut jedes Trauerkleid weg, sag mal, er tut jedes Trauerkleid weg. Oh. Jedes Trauerkleid kommt weg. Ich hatte ja auch die Bibelstelle irgendwo. Jedes Trauerkleid kommt weg und er zieht uns Kleider des Heils an. Halleluja. Kleider der Freude. Oh, Halleluja. Habe ich denn meinen Vers? Genau, Jesaja 61 auch. Genau. Halleluja. Schakalakabonke, ich werde es finden. Hier, Psalm 30, 12. Du hast mein Klagelied in einen Freudentanz verwandelt. Huhu. Du hast mir die Trauerkleider ausgezogen und mich mit einem Festgewand bekleidet. Oh, du sitzt hier nicht mehr mit Trauerkleid, sondern mit einem Festgewand. Mit einem Festgewand. Keine Zeit für Trauergewänder, sondern für Festgewänder. Nun kann ich dich mit meinen Liedern loben. Nie will ich verschweigen, was du für mich getan hast. Und in Jesaja 61, 10 heißt es, freuen will ich mich in dem Herrn. Jubeln soll meine Seele in meinem Gott, denn er hat mich bekleidet mit Kleidern des Heils, der Heilung und so weiter. Den Mantel der Gerechtigkeit mir umgelegt. Du hast ein Freudenkleid, weißt du, du hast wirklich richtig gute Kleidung haben wir an. Wow, wir haben das Trauer ist wichtig. Trauerkleid nicht unten lassen, nicht unten drunter lassen, dass es durchsuppt so, sondern ausziehen. Und dann hast du das Festgewand an, das Feierkleid. Wenn wir hierher kommen, Halleluja, wir kommen mit Feierkleidern. Und du nimmst es auch mit, ja, du ziehst es auch nach dem Gottesdienst jetzt nicht wieder aus. Jetzt war Gottesdienst, Feierkleid wieder ab, Trauergewand wieder an. Nein, wenn sich ein Trauergewand dir in irgendeiner Weise nähern möchte, sagst du, nein, das ziehe ich nicht mehr an. Das ziehe ich nicht mehr an. Sag mal, nein, das ziehe ich nicht mehr an. Ich habe die Gewänder des Heils, der Heilung, der Gerechtigkeit angezogen. Mantel, ja, Halleluja. Mantel des Heils, Mantel der Freude, Mantel der Liebe. Das haben wir an. So gehst du morgens aus dem Haus, wenn du zur Arbeit gehst, mit Kleidern des Heils, mit Kleidern der Freude, mit Kleidern des Friedens, mit Kleidern der Liebe. Halleluja, er hat uns gesegnet mit jedem himmlischen Segen in der Himmelswelt. Epheser 1, 3. Wir sind gesegnet damit. Und wir ergreifen diesen Segen. Und wir sind dankbar für diesen Segen, den er uns gegeben hat. Wir feiern ihn, wir loben ihn, weil er ist gut jetzt in der Vergangenheit. Weißt du, auch wenn du sagst, ich habe schlimme Sachen erlebt, Gott war mit dir, er war mit dir. Auch wenn du ihn nicht gesehen hast, auch wenn du ihn nicht immer gespürt hast, aber er war mit dir und er war für dich. Und genauso ist er es jetzt. Er ist mit dir und er ist für dich. Wenn Gott so für uns ist, Römer 8, 31, wer sollte gegen uns sein? Könnte irgendjemand oder irgendein Symptom oder irgendeine Krankheit oder irgendeine Verletzung, die es gab, könnte die größer sein als unser Gott? Nein, wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Er, der seinen einzigartigen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Wie sollte er mit ihm uns nicht auch alles schenken? Er hat uns alles geschenkt. Und wenn er an der ersten Stelle ist in unserem Leben, dann kommt alles in die richtige Position. Dann kommt alles richtig. Dann wird alles richtig. Halleluja. Er macht seine Braut schön. Er richtet seine Braut aus in dieser Zeit. Und zwar auf ihn uns zu fokussieren. Du kannst den ganzen Tag auf deine Umstände, noch abends im Bett, nachts über deinen Umständen brüten, meditieren. Aber es wird nicht besser. Sie werden immer größer und sie werden immer größer. Aber wenn du sagst, ich weigere mich, das noch länger zu tun, sondern ich meditiere über meinen guten Gott, über seine Verheißungen, über dem, was er für mich vorhat, was er für mich geplant hat, Halleluja, über den Träumen auch, die er mir in mein Herz gelegt hat, über dem, wo ich weiß, dass ich habe noch einen Auftrag hier auf dieser Welt, den habe ich noch zu erfüllen, darüber zu meditieren und dich nicht ablenken zu lassen mit diesen anderen Sachen, nicht der Kugel zu glauben, die der Feind meint, an deinen Fuß zu heften, sondern sagen, nein, das ist ja eine Lüge, es ist eine Lüge, diese Kugel, und ich laufe meinen Weg. Ich bin bestimmt, meinen Weg zu laufen. Halleluja. Mit meinen Geschwistern zusammen. Halleluja. Du bist bestimmt, deinen Weg zu laufen und dich nicht aus der Bahn bringen zu lassen. Du hältst Fokus. Du hältst Fokus. Wir halten Fokus und lassen uns nicht aus der Bahn bringen. Halleluja. Und einer feuert den anderen an. Weißt du, dafür ist Gemeinde bestimmt, dass einer den anderen anfeuert, dass einer den anderen ermutigt. Wenn du siehst, einer schwächelt gerade, hau ihm nicht noch eins drauf und sagst, oh, wie schlecht siehst du aus. Oh ja, das wird nichts mehr. Nein. Ich weiß, das passiert dir natürlich nicht. In Jesu Namen. Sondern du bist bestimmt aufzubauen. Weißt du, egal ob, ich sag dir, das beste Mittel, wenn du selber ermutigt werden möchtest, vielleicht nicht so, geht es dir gerade seelisch nicht so gut, ist völlig egal. Aber ich sag dir, die beste Medizin, möchtest du wissen, was die beste Medizin ist? Fang an, andere zu ermutigen. Fang an, andere zu erbauen. Und du merkst plötzlich, geht mir doch gar nicht mehr schlecht. Wo war das eigentlich? Halleluja. Das ist unsere Medizin. Du machst dich andere noch runter, bestärkst sie nicht noch im Zweifel, ob es gut wird oder so. Sagst, natürlich wird es gut. Natürlich wird es gut. Halleluja. Natürlich wird es gut. Sobald Gott im Boot ist, wird es gut. Und wenn Gott sagt, komm aus dem Boot raus und lauf mal ein bisschen auf dem Wasser, dann ist es auch gut. Halleluja. Wir ermutigen einander, wir lieben einander, wir glauben aneinander. Weißt du, es ist so wichtig auch, dass wir einander stärken in dem, was wir sind. Dass wir einander hochheben, einander, ja, Halleluja, emporheben. Und natürlich, wenn was ist, können wir mal sagen, du, da hast du mich verletzt. Weißt du, geh nicht jemandem aus dem Weg und sag, mit dem rede ich jetzt nicht mehr. Naja, kann ich ja irgendwie aus dem Weg gehen, so. Sondern wenn was ist, dann geh hin und sag, du, das hat mich verletzt. Irgendwie, was du gesagt hast. Also bade dich vorher in Liebe. Völliges Liebesbad erstmal nehmen. Sag, das hat mich irgendwie verletzt. Und ja, und dann wird sich die Sache erledigen. Halleluja. Du wirst sehen, wie es gut wird. Wie Beziehung, wie Mauern die auch zwischen jemandem. Oder geh einfach auf eine Person zu. Manchmal bringt der Feind einfach wie komisch, irgendwas komisches. Du denkst plötzlich, oh, irgendwie, ich glaube, die Person, die hatte irgendwas gegen mich, die hat mich jetzt gar nicht begrüßt. Und in dem Moment, dann glaubst du das und schon bist du innerlich zurückgezogen, reserviert. Wenn du sie das nächste Mal siehst, bist du auch schon zurückgezogen irgendwie. Dabei hatte die Person gar nichts. Dann denkt die Person wieder, warum bist du denn so reserviert? Weißt du, durchbricht es. Durchbricht es, geh aufeinander zu, tu die alten Sachen weg, auch wenn man Anstoß war oder Verletzung war, sprich es aus oder gib es Gott ab und dann, ja, Halleluja, sei frei. Freiheit. Wir leben nicht mit Anstößen oder so, sondern wenn es was zu besprechen gibt, besprich es und dann geh weiter. Und weißt du, wir üben uns in der Liebe. Wir üben uns in der Liebe. Wir sind ein Liebesleib, wir sind voll mit Liebe. Und wir leben miteinander in Liebe. Wir bauen einander, wir ermutigen einander, weil Abba Vater uns so sehr lieb hat. Abba Papa ist für uns. Wie könnten wir verlieren? Wie könnten wir versagen, wenn der Vater für uns ist? Wenn er sein einzigartigen Sohn für uns hingegeben hat. Wer wird uns mit uns nicht auch alles schenken? Halleluja. Und dann heißt es in Römer 8, 37, aber in diesem allen, also da hat er vorher alles Mögliche aufgezählt an Bedrängnissen, Nöten, Verfolgung und so weiter. Also alles, was man sich vorstellen kann. Und dann sagt er, sind wir mehr als Überwinder. Wir sind mehr, wir sind nicht nur Überwinder, wir sind mehr als Überwinder. Du bist mehr als ein Überwinder. Egal, was sich vor dich stellt, du bist mehr als ein Überwinder. Sag mal, ich bin mehr als ein Überwinder. Ich bin mehr als ein Überwinder. Und was immer sich vor dich hinstellt, sieh es schon als überwunden an. Das ist Glaube. Glaube sieht die Dinge schon, als ob sie geschehen sind. Im Glauben kannst du Dinge aus der Zukunft ins Jetzt hineinrufen. Sie sind schon geschehen. Diese Beziehung ist schon wieder hergestellt. Halleluja. Meine Kinder sind schon heiß für Jesus. Halleluja. Meine Ehe ist schon gekittet. Halleluja. Die vertragte Beziehung, sie ist schon in Ordnung gebracht. Halleluja. Danke, Jesus. Es ist schon passiert. Und so kommt es ins Sichtbare. So kohlen wir es ins Sichtbare. Als Überwinder leben wir. Und dann heißt es noch in Römer 8, 38, denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können oder trennen können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Nichts und niemand kann dich von seiner Liebe trennen. Nichts und niemand, kein Umstand, nichts Hohes, nicht Tiefes, nicht deine Vergangenheit, nicht gegenwärtige Dinge, nicht was in der Zukunft liegt. Nichts, keine Macht der Finsternis. Halleluja, kann dich trennen von seiner Liebe. Seine Liebe ist da, seine Liebe ist zugesagt, seine Liebe ist in dir. Halleluja, sie ist immer, immer da in dir. Ja, wir müssen nicht sagen, oh Herr, wo ist deine Liebe? Sie ist da, sie ist da, sie ist da und wir baden uns in seiner Liebe, wir baden uns in seiner Zusage. Du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. An dir habe ich Wohlgefallen. An dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Du gefällst mir. Gott sagt es heute Morgen. Du gefällst mir. Dich liebe ich. Du bist mein auserwähltes Werkzeug in dieser Zeit. Du bist nicht ein kleines flackerndes Licht, sondern du bist mein auserwähltes Werkzeug in dieser Zeit. Tu alles andere weg. Du bist sein auserwähltes Werkzeug. Der Sohn, die Tochter, durch die er mächtig in dieser Zeit wirkt. Durch dessen Worte er fließt, durch dessen Blicke er fließt. Also auch durch Blicke. Schau jemand an mit seiner Liebe. Und Gott ist geflossen. Worte, die wir zu anderen sprechen, aus seiner Liebe. Und er ist geflossen. Und Menschenleben werden verändert. Erwartet es, dass durch dein Leben Menschenleben um dich herum verwandelt werden. Oder Situationen, in die du reinsprichst, verwandelt werden. Halleluja. Kein kleines Licht, sondern eine helle Flamme. Ein heller Schein. Halleluja. Das ist deine Bestimmung. Und in der gehen wir, in der laufen wir, zu der sind wir bestimmt. Und wir bestimmen aus dieser Liebe heraus, die wir empfangen haben von unserem Vater, aus dieser Liebe laufen wir. Und leben ein Leben der Liebe, ein Leben im Licht, ein Leben im Frieden mit der Vergangenheit, mit der Gegenwart und mit unserer Zukunft. Und leben das allerbeste, schönste, überfließendste Leben, das es überhaupt auf diesem Planeten Erde gibt. Amen. Amen und Amen. Danke, Jesus. Halleluja. Amen. Das beste Leben ist in deinem Papa. Amen. Weißt du, wann immer du dir bewusst machen willst, dass du das beste Leben hast, musst du eigentlich nur das tun, was Paulus gesagt hat in Römer 8, Vers 15, ja, wo er sagt, wir haben nicht den Geist der Knechtschaft empfangen, sondern den Geist der Sohnschaft haben wir empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater oder Papa, Vater. Das heißt, dieser Ruf, also es ist ja nicht nur ein Wort, sondern es ist eine Positionierung. Du machst dir bewusst, hey, Gott ist mein Papa, Gott ist mein Vater. Und wenn er mein Vater ist, dann bedeutet es, ich bin sein Sohn und ich stehe in dieser Beziehung. Und weil ich in dieser Beziehung stehe, geht es mir gut. Amen. Weil ich in dieser Beziehung stehe, kann alles nur gut werden. Weil ich in dieser Beziehung stehe, Abba Vater, in diesem Ruf Abba Vater, kann ich nicht erschüttert werden, kann ich nicht geschwächt werden, kann ich nicht plötzlich zweifeln oder irgendwas. Weil das heißt, im nächsten Vers, Vers 16 heißt es, der Geist selbst gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind. Das heißt, in zwei Seiten. Der Heilige Geist gibt deinem Geist Zeugnis und gibt deinem Geist die Gewissheit und sagt dir, hey, du bist ein Kind Gottes. Und gleichzeitig machst du dir bewusst, hey, Abba Vater, das ist mein Papa. Und die beiden zusammen bezeugen, du bezeugst und der Heilige Geist bezeugt, du bist ein Kind Gottes. Und darin ist die ganze Fülle. Amen. Damit ist das ganze Leben, damit ist alles drin. Das braucht nichts anderes. Ja. Er sagt, wenn wir aber Kinder sind, dann sind wir auch Erben. Das ist Vers 17 dann. Wenn wir Kinder sind, dann sind wir Erben, Miterben Christi. Das heißt, alles gehört uns. Ja. Paulus sagt, alles ist euer. Halleluja. Alles gehört uns. Einfach, weil er unser Papa ist. Und er ist es in dem Moment, wo du dich positionierst, wo du sagst, aber Papa. Lass uns mal aufstehen zusammen zum Schluss. Halleluja. Preist den Herrn. Geben wir nochmal der Sabrina und der Rina einen kräftigen Applaus für das wunderbare Wort. Halleluja. Halleluja. Und jetzt schließ einfach mal deine Augen und lass uns zusammen beten. Und wir sagen, ja, Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für deine wunderbaren, perfekten Pläne für unser Leben, Herr. Und Herr, du hast uns nicht verheißen, dass wir nicht durch viele Bedrängnisse auch diese Pläne in Erfüllung gehen sehen werden. Du hast uns nicht zugesagt, dass es nie eine Wolke an unserem Himmel des Lebens geben wird. Du hast uns nicht zugesagt, dass wir nicht durch schwierige Zeiten, Herausforderungen, Trauerprozesse oder was auch immer, Loslassensprozesse oder sonst etwas gehen müssen. Das hast du uns nicht verheißen. Aber du hast uns verheißen, dass du unser guter Vater bist, unser guter Papa bist, der mit uns durch dick und dünn geht. Und Herr, du hast uns einen Geist gegeben, den Heiligen Geist. Und dieser Geist bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir diese Kinder Gottes sind. Und so ruft unser Geist, aber Papa, Papa, Vater. Sag einfach mal, Papa, Vater. Dein Geist ruft es zu Gott. Verstehst du? Sag nochmal, zu Gott. Papa, Vater. Das ist dein innerer Geist. Wenn du Jesus als deinen Herrn aufgenommen hast in deinem Leben, dann ist das Zeugnis deines Geistes und du rufst, aber Papa. Und indem du es rufst, verstehst du, ja, klärt sich der Himmel. Du sagst, oh, aber Papa, okay, ich habe alles. Ich habe alles, alles, was ich brauche. Ich bin, ja, wenn er mein Papa ist, dann bin ich sein Erbe. Halleluja, ich habe es geschafft. Ja. Alles, was sein ist, ist mein. Und Schritt für Schritt wird dieses Erbe in meinem Leben wirksam werden. Amen. Schritt für Schritt. Weil es wird nicht alles auf einmal wirksam, sondern Schritt für Schritt. Er sagt im letzten Vers, Römer 8, 17, im letzten Vers von dem Abschnitt sagt er, wenn wir mitleiden, dann werden wir auch mitverherrlicht werden. Das heißt, wenn wir dranbleiben am Vater, wenn wir dranbleiben an Gott, wenn wir auch durch Schwierigkeiten, auch durch Leiden hindurch, auch durch Nöte hindurch an seiner Güte dranbleiben, ihm weiter vertrauen, dann wird mehr und mehr sein Erbe in unserem Leben wirksam werden. Dann wird mehr und mehr seine Herrlichkeit in unserem Leben wirksam werden. Mehr und mehr davon kommt sozusagen zur Auszahlung vom Erbe, weil wir bei ihm bleiben, weil wir mit ihm weitergehen. Wenn wir im Kleinen treu sind, heißt es auch an einer anderen Stelle, wird er uns über vieles setzen. Das heißt, wenn wir bleiben, ja, wenn wir bleiben, weil wir ihm vertrauen, ja, wir haben es heute gehört von Vertrauen. Wir können nur bei Gott bleiben auf die Dauer, weil wir ihm vertrauen, weil wir vertrauen, dass er gut ist. Ja, Jesaja, ich glaube, wo ist es? Ich habe es irgendwo mir notiert gehabt. Jesaja Nein, nein, ich meine einen anderen. Jesaja 7, Vers 9 heißt es, wenn ihr nicht glaubt, dann bleibt ihr nicht. Ja? Oder glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Ja? Das heißt, wir bleiben bei Gott, weil wir ihm glauben, weil wir ihm vertrauen. Ja? Wir werfen unser Vertrauen nicht weg, wenn Nöte kommen, wenn Schwierigkeiten kommen, sondern wir bleiben. Und weil wir bleiben, werden wir mit verherrlicht. Halleluja. Amen, ist das nicht wunderbar? Sag mal zu deinem Nachbarn, ich glaube, dass du bleibst. Und deswegen wirst du mit verherrlicht. Und wir werden zusammen verherrlicht. Und wir werden gemeinsam die Herrlichkeit Gottes erleben. Immer stärker. Immer mehr. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Und jetzt schließen wir nochmal alle unsere Augen und jetzt einfach mal einen Moment, niemand umherlaufen, weil ich möchte einfach heute Morgen fragen, wenn du heute Morgen hier bist und du hast noch nicht dieses Zeugnis, verstehst du, wir sprechen davon, von diesem Zeugnis, dass unser Geist gibt zusammen mit seinem Geist Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind. Du hast noch nicht diese Sicherheit, noch nicht diese Gewissheit. Wir haben diese Gewissheit, dass wir Kinder Gottes sind und dass er unser guter Papa und Vater ist, nicht von Natur aus. Sondern diese Gewissheit wird uns geschenkt. Johannes 1,12 sagt es, sie wird uns geschenkt, wenn wir ihn aufnehmen, dann gibt er uns die Macht, Kinder Gottes zu sein. Das heißt, dann befähigt er uns zu dieser Kindschaft, dann gibt er uns diesen Geist der Kindschaft und dann leben wir in dieser Gewissheit, dann leben wir als diese Kinder, dann leben wir in dieser Sicherheit, dann leben wir in diesem Vertrauen. Und wenn du heute Morgen hier bist, und da möchte ich ganz spezifisch für dich persönlich beten und dir persönlich dienen, weil ich möchte wirklich sicherstellen, dass heute Morgen hier niemand nach Hause geht, der sagt, ja, ich habe nicht diese Gewissheit. Und wenn du hier bist und du hast noch nicht diese Gewissheit in deinem Herzen, vielleicht hattest du sie mal, aber du bist wieder weggekommen von Gott, du hast ihm nicht vertraut, die Stürme des Lebens haben dich irgendwo anders hingeblasen und jetzt bist du hier und ja, und du bist wie ein hin und her geworfener Baum, der entwurzelt ist und nicht mehr richtig weiß, wo er hingehört. Gott möchte dich heute Morgen neu einpflanzen in seiner Liebe. Gott möchte dich heute ganz neu gründen in seiner Liebe. Gott möchte dich heute Morgen ganz neu zu sich nach Hause nehmen und er möchte diesen Geist in dich hineinlegen, durch den du rufst, aber Papa, Papa, Vater. Er möchte, dass du dieses Kind Gottes wirst, zu dem er dich immer bestimmt hatte, weil er hat uns dazu bestimmt, Kinder Gottes zu sein. Aber wir müssen ihm diese Antwort geben. Vielleicht hast du noch nie ganz bewusst wirklich Jesus als deinen persönlichen Herrn in dein Leben eingeladen, weil er ist der Weg zum Vater. Er ist der Weg zu Abba, Papa. Und du hast ihn vielleicht noch nie bewusst eingeladen in dein Leben. Dann ist auch heute deine Gelegenheit. Ich möchte mit dir und für dich beten, weil so viele ihn aufnehmen, denen gibt er die Macht, Kinder Gottes zu sein. Und er möchte heute Morgen, der Vater im Himmel, das spüre ich so stark, er möchte heute Morgen, dass jeder wirklich diese Gewissheit, diese Sicherheit der Geborgenheit in ihm, dem Abba, Papa hat. Und dass dein Geist von ganzem Herzen, weißt du, wenn du nachts geweckt wirst und du wirst gefragt, wo bist du zu Hause, dann sagst du, Abba, Vater, Abba, Papa, Papa im Himmel. Halleluja, es ist so tief in dir drin ist, diese Gewissheit in dir drin ist. Und wenn du heute Morgen hier bist und du hast diese Gewissheit noch nicht in deinem Herzen, du weißt es. Ja? Wenn du dir unsicher bist, dann hast du sie nicht, sondern du hast diese Gewissheit oder du hast sie nicht. Aber wenn du diese Gewissheit nicht hast, dann möchte ich jetzt an der Stelle, auch wenn du über Livestream zuschaust, mit dir und für dich beten, ganz spezifisch. Und ich möchte dich einfach bitten, dass wenn du sagst, jawohl, Pastor Georg, ich möchte da, dass du mit mir und für mich betest. Da, wo du jetzt gerade bist, da, wo du jetzt gerade stehst hier im Raum, gib mir einfach ein Zeichen, streck deine Hand aus, ja, sodass ich sehen kann, danke, ich sehe deine Hand, hier ist noch jemand da, streck einfach deine Hand aus hier im Raum, ja, halt sie ausgestreckt, ja, wenn du über Livestream zuschaust, du kannst die Hand auch ausstrecken, ich sehe sie zwar nicht, aber dann bist du auch mit dabei. Ist noch jemand hier im Raum, dann streck einfach deine Hand aus und sag jawohl, okay, ich sehe deine Hand, halt sie ganz ausgestreckt zum Vater, halt sie ganz ausgestreckt zu Gott, er möchte jetzt diesen Geist in dein Herz hineingeben. geben. Er möchte, aber Papa möchte dir diese Gewissheit geben. Ist hier in diesem Raum noch jemand, außer denen, die sich gemeldet haben, noch jemand da, der sagt, jawohl, ich möchte das jetzt festmachen. Trau dich einfach, sei einfach mutig. Ja, ich sehe deine Hand, super. Ist noch jemand da? Ja, der Papa ruft. Ich spüre wirklich so, wow, diese Liebe des Vaters, die zieht. Ja. In einer Stelle in der Bibel heißt es, er zieht uns mit Seilen der Liebe. Ja. Es sind Seile der Liebe. Weißt du, er möchte dich nicht irgendwie übervorteilen oder irgendwas. Und ich möchte auch nicht, weißt du, es geht nicht darum, dass du irgendwie jetzt zu einer Kirche kommst oder irgendwie dich für irgendwas verpflichtest, sondern es geht darum, dass du wirklich in diese Gewissheit der Beziehung zum Vater hineinkommst. Und er streckt sich aus nach dir. Er möchte dich an seinem Herzen haben. Er möchte dich lieben. Er möchte, dass du seine Liebe erlebst. Er möchte dein Abba-Papa sein. Ist noch jemand da, der sagt, jawohl, Pastor Georg, ich möchte, dass du da jetzt gleich mich in dieses Gebet mit reinnimmst, dann streck einfach noch deine Hand aus, sodass ich sehen kann. Ich glaube, ich habe jetzt hier im Raum mindestens 3 Hände gesehen. Ist noch jemand da, der sagt, jawohl, ich möchte das, ich möchte da mit reingenommen werden. Ja, super, wunderbar. Noch jemand, streck einfach, da ist noch jemand, super. Ich spüre das Sinn noch, das Halleluja. Ich spüre immer noch diesen Zug einfach von Gott. Halleluja. Er zieht, ja, mit Seilen der Liebe zieht er. Manchmal ist ein Kampf in unserem Herzen, dass wir sagen, oh, ich will mich nicht outen, oh, ich will nicht, dass jemand mich sieht. Weißt du, Jesus hat gesagt, wer mich bekennt vor den Menschen, zu dem werde ich mich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Ja, Jesus bringt dich zum Vater. Und weißt du, Jesus wurde öffentlich gekreuzigt, Jesus wurde öffentlich hingerichtet. Dann können wir uns auch öffentlich zu ihm stellen und sagen, jawohl, Jesus, ich brauche dich, ich brauche dein Erlösungswerk für mich. Okay, ist noch jemand da? Dann streck einfach deine Hand aus und wir werden jetzt gleich zusammen beten. Und ich möchte einfach jedem, der seine Hand ausgestreckt hat, persönlich dienen und dir auch die Hand auflegen. Ich möchte ein Gebet mit euch sprechen. Einfach mit dem wir wirklich Jesus in unser Herz einladen, den Vater in unser Herz einladen. Und dann möchte ich dir einfach auch persönlich dienen und dir die Hand auflegen. Und deswegen ganz schnell einfach jeder, der seine Hand gehoben hat, gerade jetzt, oder der spürt einfach noch den Zug. Du hast dich vielleicht noch nicht getraut, deine Hand zu heben, aber du spürst diesen Zug. Einfach ganz schnell, komm einfach hier zu mir nach vorne und wir beten hier zusammen, einfach hier vorne, da wo ich jetzt gerade stehe. Kommt einfach ganz schnell aus den Reihen raus. Herzlich willkommen, so schön. Herzlich willkommen, wow, wow, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Kommt einfach ganz schnell aus den Reihen raus. Okay, herzlich willkommen. Da war noch mehr. Kommt ganz schnell raus. Herzlich willkommen. Super. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Ich glaube, da war noch jemand. Wenn du deine Hand ausgestreckt hattest, dann komm einfach dazu, nach vorne. Sei einfach mit dabei. Der Vater zieht dich. Der Vater will dich. Der Vater ruft dich. Wenn du deine Hand nicht gehoben hast, aber du spürst, ich sollte da dabei sein, dann komm einfach noch nach vorne. Die Liebe des Vaters sieht dich. Er sieht dich, verstehst du? Du bist im Zentrum seiner Aufmerksamkeit gerade jetzt. Halleluja, Halleluja. Und ich möchte einfach diejenigen, die hier vorne seid, einfach kurz bitten, schließt einfach mal eure Augen und ich möchte einfach gerne ein Gebet mit euch sprechen. Und die Bibel sagt, wenn wir mit unserem Herzen glauben, dass Jesus aus den Toten auferstanden ist und mit unserem Mund bekennen, dass er unser Herr ist, dann werden wir errettet. Und deswegen möchte ich euch als erstes einfach ein kurzes Gebet laut vorsprechen und ihr sprecht es einfach laut mir nach, okay? Und dann werde ich einfach für euch beten und euch die Hände auflegen. Also lasst uns zusammen beten. Und wenn du über Livestream zuschaust und du spürst einfach, da sollte ich dabei sein, das ist auch für mich, dann betest du dieses Gebet einfach auch laut mit, da wo du bist, okay? Lass uns zusammen sagen, Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mich so sehr liebst, dass du auf mich gewartet hast, weil du mich als dein Kind haben möchtest. Ich war getrennt von dir. Vergib mir, wo ich dir nicht vertraut habe. Vergib mir alles, was ich falsch gemacht habe. Vergib mir alle meine Schuld und Sünde. Ich danke dir, dass du Jesus Christus gesandt hast. Und Jesus, du bist für meine Sünde gestorben. Und du bist wieder auferstanden aus den Toten, damit ich neues Leben haben kann. Damit ich zurückkommen kann in die Gemeinschaft mit meinem Papa, Vater. Herr Jesus, ich nehme dich jetzt an als meinen Erlöser, meinen Herrn. Papa im Himmel, ich laufe in deine Arme durch Jesus Christus und ich danke dir, dass du mich annimmst und dass du mir deinen Heiligen Geist gibst, der mir die Gewissheit gibt, dass ich ein Kind Gottes bin. Danke, Vater. Amen. Amen. Und jetzt bete ich für euch und lege euch einfach die Hand auf und auch ihr über Livestream empfangt einfach mit. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, Herr, für dein wunderbares Wirken, Herr, dein wunderbares Werk, Herr. Danke für deine Liebe, Herr. Ja, und er spricht dir zu, ja, ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Gnade und Güte. Und nichts und niemand kann dich mehr trennen von dieser Liebe. Und in dem Namen Jesus setze ich jetzt, Vater, deinen Heiligen Geist frei in diese kostbare Tochter Gottes. Dein Geist, der ihrem Geist Zeugnis gibt, die Gewissheit gibt, dass sie eine Tochter Gottes ist. Danke, Herr, dass du sie angenommen hast, Herr, und dass sie in dir angekommen ist, Herr. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, für diese kostbare Tochter Gottes, Herr. Jesus, ich danke dir für dein Blut, Herr. Herr, das stärker ist als jede Schuld und Sünde, Herr. Danke, Herr. Du sagst es in deinem Wort, Herr, wenn wir unsere Sünde bekennen, dann bist du treu und gerecht, dass du uns die Sünde nicht nur vergibst, sondern uns reinigst von aller Ungerechtigkeit, Herr. Danke, Herr, dass du gerade jetzt dieses Wunderwerk an ihr tust, Herr. Und dass du wirklich das Alte in die tiefsten Tiefen des äußersten Meeres wirfst, Herr, dass es nicht mehr gefunden wird, Herr. In Jesu Namen. Und dass du heute mit ihr ganz neu anfängst, Herr. Halleluja, dass du ihr deine Liebe zeigst, Herr. Deine wunderbare Liebe, Vater. Deine Liebe, Herr. Deine Liebe, Herr. Deine Gewissheit, Herr. Die Gewissheit, Herr, dass sie geliebt ist von dir. Deine geliebte Tochter ist, Herr. Du liebst sie mit reiner Liebe, Herr. Danke, Vater. Aber, Vater, danke, dass ihr Geist jetzt voller Freude wird rufen können. Voller Freude, Herr. Aber, Papa, mein Vater, ich dein Kind, du mein Vater. Danke, dass du wunderbare Vater-Tochter-Zeichen gibst, Herr, in dir, Jesus. Gerade jetzt, erfüll sie mit deinem Heiligen Geist, Herr. Erfüll sie, Heiliger Geist. Danke, Jesus. Danke, Herr, für diesen kostbaren Bruder, Herr. Danke, dass du ihn gerufen hast, Herr. Und dass du ihn mit deiner Liebe gerade jetzt erfüllst, Herr. Durchdringst, Herr. Danke, Herr, dass du durchwäschst, Herr, durch alles, was hart geworden ist, Herr, durch alles, was Enttäuschung war, das alles, was ja, Frustration war, Herr. Danke, Herr, dass du ihn durchspülst jetzt, Herr, und dass du wirklich ganz tief in sein Herz, Herr, diese Gewissheit, ich bin der geliebte Sohn des Vaters im Himmel, das ist ganz tief in sein Herz hineinpflanzt, durch deinen Heiligen Geist, Vater, in Jesu Namen. Danke, Herr, dass du ihm begegnest, Herr. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater, für diesen kostbaren Sohn Gottes, Herr. Danke, Herr, dass du ihm heute begegnest, Herr, mit deiner Liebe, Herr. Oh, dass du in seinem Herzen diese Gewissheit freisetzt, Herr. Diese tiefe, tiefe Gewissheit, Herr. Er ist angekommen. Er ist angenommen. Danke, Herr, dass du ihn wirklich entspannt in deiner Liebe, Herr. Dass er sich da hinein fallen lassen kann, Herr. Fallen lassen kann in diese Gewissheit. Ich bin der geliebte Sohn des Vaters. Ich habe ihm gefallen. In Jesu Namen. Danke, Vater, für dein Wirken. Danke für deine Herrlichkeit, Herr. Danke, Vater. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Ich segne dich über Livestream, wenn du zuschaust. Gerade jetzt die Liebe Gottes berührt dich, die Liebe des Vaters. Die Gewissheit, sein Kind zu sein, erfüllt dich jetzt. In Jesu Namen. Danke, Vater, dass du jeden, der zu dir kommt, Herr, annimmst. Du sagst in deinem Wort, wer zu mir kommt, den werde ich nicht zurückstoßen. Danke, Herr, für Annahme, Herr, diese Gewissheit deiner Liebe in jedem Einzelnen, Herr. In Jesu Namen. Oh, Gott ist hier. Jesus ist hier. Halleluja. Wir danken dir für dein Werk. Halleluja. Und für die, die jetzt hier vorne sind, stehen hinter euch jetzt noch ganz liebe Mitarbeiter von mir, die einfach noch bereit sind, auch weiter für euch zu beten, noch gerne euch weiter dienen wollen, auch für eure Gebetsanliegen. Und sie wollen euch auch was Kleines schenken. Wenn ihr das wollt, einfach dreht euch einfach mal gerade um und schaut nach hinten. Genau. Und sie würden einfach noch kurz mit euch in den Jugendgottesdienstraum rübergehen. Jugendgottesdienstraum, genau. Und da könnt ihr einfach noch mal zusammen sprechen und zusammen beten. Halleluja. Lass uns Jesus die Ehre geben. Halleluja. In den Jugendgottesdienstraum, genau. Ja, genau. Halleluja. Danke, Jesus. Das ist nicht wunderbar? So herrlich, weißt du, was Gott tut. Wenn du über Livestream zuschaust und du hast dieses Gebet vielleicht zum ersten Mal mitgesprochen, schreib uns einfach eine E-Mail an wunder@glorylife.de und dann wollen wir dir auch was Kleines schenken und einfach dir auch über E-Mail oder online Kontakt mit dir aufnehmen. Okay, jetzt an der Stelle wollen wir uns bereit machen, das Abendmahl zu feiern. Das heißt, wir wollen das Blut Jesu und den Leib Jesu in uns aufnehmen, stofflich im Glauben in uns aufnehmen. Und das ist ein gewaltiger Moment. Mach dich bereit. Unter deinem Tisch sind die unter deinem Stuhl meine ich, sind die Elemente. Und heute wird uns der Christian dabei leiten. Also macht euch bereit. Wir haben ja genau die Ordner holen sie ja. Ich dachte, weil die Tische nicht da sind. Ja, nein, okay. Es gibt ja richtige Matzen, genau, richtige Matzen und richtigen Wein und Saft, genau. Ja, das ist noch besser, das ist noch besser. Okay, also, Christian, komm nach vorne und leite uns an, okay. Ja, wenn du am Livestream bist, dann darfst du auch schon alles holen, was du brauchst, genau. Ja, wisst ihr, das Abendmahl ist wirklich was Intimes mit Jesus. Es ist, ja, wir nehmen es nicht einfach so, dass wir jetzt mal Brot und einen Wein oder einen Saft getrunken haben, sondern es ist wirklich eine Ausrichtung auch von unserem Herzen. Und wir haben heute gehört, was Jesus eigentlich schon alles gemacht hat. Und wir sind hier auf dieser Erde und mit den 2 Milliarden und so weiter. Ja, eigentlich sind wir nur ein ganz kleiner Punkt im ganzen Universum und doch sind wir so besonders für ihn. So besonders, dass er auf die Welt gekommen ist, extra wegen dir und mir. So besonders, dass er sich für dich hat schlagen lassen, dass er sich für dich hat, ja, hinrichten lassen letztendlich und, man kann es nicht anders sagen, auch schlachten lassen. Und sich aufhängen lassen hat am Kreuz für dich. Und das hat er alles gemacht, weil er dich so, so, so, so sehr liebt. Weil er dich einfach, weil er diese Beziehung mit dir haben möchte. Weil er einfach sagt, wow, ich liebe dich so sehr. Und ich hatte heute einfach so vom Geist, ja, bevor wir dieses Abendmahl jetzt nehmen, bevor wir da reingehen, habe ich einfach mal, lasst uns einfach mal ganz kurz überlegen, für was denn wir dankbar sein können, was er denn in unserem Leben einfach gemacht hat, weil er hat so viel für uns getan und ich bin mir 100%ig sicher, er hat auch schon ganz, ganz, ganz viel in deinem Leben gemacht und lasst uns da jetzt einfach mal ganz kurz wirklich eine Minute vielleicht mal ganz kurz in uns gehen und ihm einfach danken, wirklich vom Herzen aus Danke sagen. Halleluja. Ja, Herr, wir danken dir wirklich, dass du wirklich für uns gestorben bist, dass du uns so sehr liebst. Und wir danken dir, dass wir dir wichtig sind. Wir danken dir, dass du unser Versorger bist. Wir danken dir, dass jede Verheißung Ja und Amen ist in dir, Herr Jesus. Und dass du es wirklich ja, vollbracht hast für uns, dass wir nicht mehr den Kampf hier führen müssen, sondern dass wir es einfach abgeben dürfen an dich, Herr Jesus. Und so danken wir dir. Halleluja. Genau. Und du darfst jetzt nach vorne kommen. Dort ist Brot und dort ist Wein und auch hinten natürlich, genau. Also da, wo der Weg kürzer ist für dich, darfst du nach vorne oder nach hinten kommen und dir einfach ein Brot, ein Wein oder einen Saft nehmen. Auch du am Livestream, wenn du es noch nicht geholt hast, kannst du es dir jetzt noch kurz holen. So, reicht's überall? So, hat jeder, auch da hinten? Ja. Okay. Und wenn wir jetzt wirklich dann, bevor wir das Brot essen und so, möchte ich einfach auch nochmal, lasst uns wirklich bewusst im Herzen, ja, lasst uns das wirklich bewusst feiern, auch mit Dankbarkeit auch feiern, dieses Abendmahl. Er ist da, er ist unter uns, Jesus ist da, wo zwei oder drei versammelt sind, na, heißt es im Wort, ist er unter uns und gerade auch in diesem Moment jetzt, ja, er ist unter uns, er ist da und wir dürfen ihn wirklich da jetzt feiern, mit ihm Gemeinschaft haben und nicht einfach jetzt, dass es, wie gesagt, dass es gegessen ist, sondern wirklich mit Ausrichtung und mit Dankbarkeit. Lasst uns das Brot nehmen und uns hochheben. Genau. In 1. Korinther 11, 23, 24 heißt es, denn Folgendes habe ich vom Herrn empfangen und euch überliefert. In der Nacht, in der unser Herr Jesus verraten wurde, nahm er ein Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sprach, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Feiert dieses Mahl immer wieder und denkt daran, was ich für euch getan habe, so oft ihr dieses Brot esst. Ja, Herr Jesus, wir danken dir jetzt für dein Leib, den du für uns hingegeben hast. Danke, Herr Jesus, dass du es auf dich genommen hast. Das, was wir nicht hinbekommen haben, hast du es für uns getan. Danke, Jesus. Amen. Dann dürfen wir den Wein bzw. den Saft nehmen und auch den hochheben. Dann heißt es weiter. Ebenso nahm er nach dem Essen den Kelch mit Wein, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt wird. So oft ihr aus diesem Kelch trinkt, denkt an mich, an das, was ich für euch getan habe. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr, was der Herr durch seinen Tod für uns getan hat, bis er kommt. Halleluja. Danke, Herr, auch für dein Blut, das du uns vergossen hast, zur Vergebung der Sünden. Wir sind rein und heilig vor dir. Danke, Herr, dass du den Weg wieder geöffnet hast zum Vater, dass wir zu deiner Familie gehören dürfen, dass wir Kinder Gottes sind, ja, dass wir sogar Erben sind. Und ja, danke für diesen Liebestrom, der auch jetzt gerade fließt. Danke, Herr, danke auch für deinen Schutz. Amen. Oh, danke, Herr, dass ich habe einfach gerade noch so den Eindruck, dass wirklich jetzt auch Heilung fließt, wirklich, wenn du noch irgendwelche Symptome hast in deinem Körper. Ich glaube wirklich, dass da jetzt Heilung durchfließt, ein Heilungsstrom auch durchfließt. Ich sehe einen Liebestrom auch am Livestream, der durchfließt. Wow, da ist wirklich Kraft, da ist er da mit seinem Strom. Halleluja. Und ja, wir wollen dir einfach nochmal unsere Dankbarkeit wirklich mit einem großen Applaus zeigen. Danke, Herr. Amen, Amen. Da geht noch ein bisschen. Kommt, Halleluja. Danke, Herr, für dein Blut, für deinen Leib, Herr. Amen, Amen, Amen.